Wusstest du, dass die großartigsten und erfolgreichsten Menschen der Erde ein Tagebuch führen? Ich erzähle dir gleich, warum das so ist und wie du dieses Wissen für dich nutzen kannst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Die täglichen Herausforderungen, die uns Unternehmer und Führungskräfte tagtäglich beschäftigen, sind enorm. Oft werden wir erst gerufen, wenn es brennt, wenn also der Karren im Dreck steckt und ihn niemand mehr rausziehen kann oder will. Sprich, wir holen tagtäglich die Kohlen aus dem Feuer. Und weil wir an der Spitze der Pyramide stehen, klopft uns in der Regel niemand auf die Schulter. Wenn sich beispielsweise ein Kunde meldet und mit dir als Chef reden will, ist das noch die bessere Variante, als wenn du Kundenprobleme nur indirekt erfährst. Meist liegt es aber an uns, einzugreifen und proaktiv kleine Brände vorzeitig zu löschen, bevor es einen Flächenbrand gibt. Und am Ende des Tages sind wir müde und zufrieden, aber nicht immer glücklich. Dabei hätten wir allen Grund dazu. Das Hauptproblem sehe ich, wie so oft, im Unterbewusstsein. Dort, wo die bewussten Erfahrungen sich verankern. Wenn im Bewusstsein die negativen Aspekte eines Tages dominieren, wirkt das auf die Dauer sehr ermüdend aufs Unterbewusstsein. Seit ich gemerkt habe, dass diese Erfahrungen eigentlich auch Erfolgserlebnisse sind, kann ich bedeutend positiver damit umgehen. Ein Beispiel dazu. Der Kunde X macht gegenüber einem meiner Mitarbeiter zwischen den E-Mail-Zeilen unzufriedene Bemerkungen. Zudem hat er noch immer eine Rechnung nicht bezahlt. Anstatt diese Situation auszusitzen, rede ich zuerst mit dem Mitarbeiter, um an alle relevanten Informationen zu kommen. Und erst danach mit dem Kunden persönlich. Dabei kläre ich alle möglichen Missverständnisse. Danach dreht sich das Blatt fast immer wieder zum Guten. Zwar war dieses Gespräch alles andere als angenehm, doch es war wichtig. Obwohl es anfänglich ermüdend war, ist es schlussendlich ein Erfolgserlebnis, welches aber am anderen Tag vergessen ist. Denn die nächste Herausforderung wartet bereits auf mich. Oft sind die negativen Erlebnisse präsenter und bewusster als die positiven. Das muss aber nicht sein. Die Lösung heißt, ein Tagebuch zu führen. Seitdem ich regelmäßig ein Tagebuch führe, wird mir bewusst, was ich tagtäglich alles an Erfolgen erzielt habe. Damit bin ich nicht alleine. Seit jeher führen großartige Menschen Tagebücher. Großartig, weil sie große Ideen haben und den Mut, Neues zu wagen. Große Ideen brauchen große Gedanken, die nicht mit Größenwahn verwechselt werden dürfen. Ich lege bei meinem Tagebuch den Fokus auf das Positive. Wöchentlich trage ich meine Erfolge in kurzen Stichworten zusammen. Und alle paar Monate schlage ich es auf und rufe mir ins Gedächtnis, was ich alles auf die Beine gestellt habe. Das wiederum steigert meine Motivation und mein Selbstvertrauen. Seit einigen Jahren benutze ich dazu eine App auf dem Handy. So habe ich immer alles bei mir und kann Einträge schnell vornehmen und Erfolge begutachten. Probiere es einfach mal aus. Du wirst erstaunt sein. Ich auf jeden Fall bereue, nicht schon viel früher damit begonnen zu haben. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.